Aus Anlass des ersten Jahrestages der Vorortanleitung des Lebensmittelkombinats für Sportler Kumko durch Marschall Kim Jong-un fand am 22. Januar eine Veranstaltung statt. Darin waren der Vorsitzende des Parteikomitees des Sportministeriums Shin Yong-chol, Funktionäre und Arbeiter des Kombinats beteiligt. Auf der Veranstaltung betonte der Referent, im Anschluss an den Besuch im Kombinat im Januar zu C104 2015 leitet der Marschall Kim Jong-un im Januar des letzten Jahres wiederum die Arbeit der Fabrik an und wies mit großem Vertrauen darauf hin, dass die Fabrik die bahnbrechende Rolle in der Entwicklung der Lebensmittelindustrie des Landes spielen solle. Seine Vorortanleitung wurde zu einem Anlass zu einer neuen Wende dafür, die Hinweise von Kim Jong-il, der große Anstrengungen dafür unternommen hatte, dem in der Welt besten koreanischen Volk die Bedingungen für ein wohlhabendes und zivilisiertes Leben zu schaffen, glänzend durchzusetzen und die Lebensmittelindustrie des Landes so schnell wie möglich auf das Weltniveau zu bringen. Alle Funktionäre und Arbeiter der Fabrik sollen sich das Vertrauen des Marschalls Kim Jong-un und seine Erwartung tief ins Herz einprägen, im heftigen Flammen des Schaffens des Maljima-Tempels die Produktion ankurbeln und dadurch zur Verbesserung des Volkslebens und zum Aufbau einer Sportnation aktiv beitragen.